Der Orient ist das Vaterland meiner Imagination. Alphonse de Lamartine. Nicht unter deinem klaren Himmel, Jemen, gedeihen der Scholastik Hirngespinste der Welt und philosophischen Systeme. Zerrinnen wird das all wie blasse Dünste, wenn mir mit Turban, Kaftan und Sandale entgegentritt der erste Orientale. Adolf Friedrich von Schack. Wie schön haben doch die Mauren und Araber, die wir Barbaren schelten, die alten, chevaleresken Sitten beibehalten. Hermann von Pückler-Muskau. Zu Bagdad ward der Held besargt. Da hat der Sultan nicht gekargt, mit Golde ward das Grab geschmückt, des Reichtums Siegel draufgedrückt. Wolfram von Eschenbach. Alles dort ist groß und reich und oft schrecklich. Kyra Stromberg. Im Zeitalter Ludwigs des 14. war man Hellenist. Jetzt ist man Orientalist. Der ganze Kontinent neigt sich zum Orient. Victor Hugo. Nous sommes les vrais musulmans. Wir sind die wahren Musulmanen. Napoleon I. Europa wurde grau und die Exotik blühend. Dolf Sternberger. In den hiesigen orientalischen Landen kann man träge sein und doch leben. In dem größten Teil von Europa verhungert, wer nicht arbeiten will. Und die Konkurrenz ist so furchtbar dringend geworden, dass jeder, wie vom Rad einer Maschine getrieben, in Angst und Sorge vorwärts muss. Hermann von Pückler-Muskau. Der Orient ist das Vaterland meiner Imagination. Man kann sein Interesse für die Menschheitsakademie hier voll befriedigen. Eine große Zahl der Herren der Schöpfung läuft vollkommen nackt herum. Die Brüder sind im Übrigen fantastisch gedrechselt und ausgestattet. Was die Frauen angeht, so sieht man nichts von ihren Gesichtern. Aber die Brust voll und ganz. Gustave Flaubert. Ich fühlte, wie meine puritanische Herbheit schmolz gegen das, was ich nun nicht mehr Versuchung nannte, wogegen ich mich nicht mehr zu wehren gedachte. André Gide. Wo immer das Glühende auftritt, ist der Orient im Spiel. Dolf Sternberger. Der Orient ist das Vaterland meiner Imagination. Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüssig, war mir dieses Stück Morgenland, das sich jetzt heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickende Labung. Mein Herz erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Traumes, wonach es in trüb hannöverischen oder königlich-preußischen Winternächten so oft geschmachtet hatte. Heinrich Heine. Am ersten Abend in El Olma fühlte ich mich sanft und stark an das alte Afrika und das Beduinenland erinnert. Die ganze Nacht über bellten die Hunde in der Ferne. Dann ertönte der Hahnenschrei. Gelassene Heiterkeit, sanfte Melancholie, Sorglosigkeit. Isabel Eberhard. Mir graut vor der Mauer, die Europa umschnürt. Ich war in Sternenwelten und Inselreichen, sah offene Himmel, fiebernd und triebhaft. Arthur Rimbaud. Der Orient war fast eine europäische Erfindung. Und er war seit der Antike ein Ort der Romantik, des exotischen Wesens, der besitzergreifenden Erinnerung und Landschaft. Edward W. Said. Der Orient ist das Vaterland meiner Imagination. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Johann Wolfgang von Goethe.